legt euch auf das weiche Gras. Sorgt euch nicht, das war doch alles Spaß. Schlaft beim schönen Regenbogen. Träumt von dornenlosen Rosen. Liebe Kinder, schlaft schön ein. Die bösen Lieder sind vorbei. Kinderlein, wir passen auf euch auf. Yeah.